der Schaumbad. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Das Schaumbad. Ihr denkt jetzt krass. Hat eben schon am Handy einen Text vorbereitet gehabt und jetzt noch was am Zettel. Aber ich muss euch enttäuschen, ist genau der gleiche Text. Aber ich werde vom Handy wieder den Sound abspielen. Nicht schlecht, oder? Ich habe die Ehre, heute zu Deutschlands wohl renommiertestem Podcast begrüßen zu dürfen. Klingt direkt viel geiler, wenn man von hier ablesen kann und nicht wie so ein Behinderter hier unten. Nichts gegen Behinderte, aber das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ausrufezeichen 1,11, Ausrufezeichen. Hast du das Mikro hier unten aktiv, Bruder? Das Schaumbad. So. Zu den Preisen, die dieser Podcast nicht gewonnen hat, zählen neben dem Grimme-Preis unter anderem der Deutsche Comedy-Preis, der Oscar, der Friedensnobelpreis und... Deutschland sucht den Superstar. Niemand aufgepasst in der ersten Hälfte. Deswegen absolut richtige Entscheidung, das nochmal zu machen. Machen wir jetzt jede Folge. Inklusive Folge 26 nehmen wir neu auf. Für alle anderen Preise halte ich nur die Laudatio. Macht mal ein bisschen Stimmung hier. Komm, Stuttgart! 300 Leute und ich höre nichts. Hey! Qualifiziert habe ich mich dafür, weil meine Gastfolge... Echte Schaumis wissen Bescheid. Der feste Schaum, ja, ihr wisst Bescheid. Übernehmen. Die bis dato meistgeklickte Folge ist, was eigentlich auch alles über dieses Format aussagt. Kam beim ersten Mal besser, weil ihr dachtet, es war spontan, ne? Von wegen. Jetzt muss ich gucken, welche Musik die richtige ist. Sei doch ruhig da. Nun denn, passende Musik. Ich habe hier wirklich so in so Kursiv stehen in WhatsApp, passende Musik. Peter von Schaumbad traf ich seinerzeit, es war definitiv seine Zeit, nicht meine, während meines Studiums, jetzt kann man dazu sagen, ist die zweite Hälfte, er war sowas wie mein Prof oder Schutzbefohlener oder sowas. Während meines Studiums im alten, man könnte sagen, gut bürgerlichen Stuttgart. Bürgerlich vor allem deswegen, weil wir uns ausschließlich von diesen Billigmaultaschen ernährten. Da war eben ein Lacher, jetzt komm. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung, von was der Typ sich ernährt. Damals war der Stuttgarter Westen noch wild und rau. Fuck, schon wieder die... Ich hab 40 Sekunden wilder Westen, nochmal. Damals war der Stuttgarter Westen, macht mal so Westgeräusche hier in der ersten Reihe. Damals war der Stuttgarter Westen noch wild und rau. Statt neumodischem Scheiß wie verdammten Lime-Scootern gab es noch steinzeitliche Fortbewegungsmittel wie beispielsweise Car2Go. Eines schönen Abends führte er mich zu einer random Kneipe, nennen wir sie, zum Dortmunder. Und stellte mir dort seinen Freund aus gemeinsamen Kriegsjahren vor. Das war krasses Timing, weil ich brauche jetzt den neuen Song. Jean-Paul Prüm, oder sagen wir der frühe Prüm, war gänzlich anders als sein Kollege Froh Schaumbad. Damals gerade zum ersten Mal als Spiegel-Bestseller-Autor gehandelt, war der hochdekorierte Autor... Ja, der WhatsApp war anscheinend auch schon in dem alten. Nee. War aber eben geil. Damals gerade zum ersten Mal als Spiegel-Bestseller-Autor gehandelt, war der hochdekorierte Autor und Kriegsveteran, ist so abgefuckt, wenn der Kontra K parallel in die Birne rein. Egal. War der hochdekorierte Autor und Kriegsveteran in der Blüte seines Lebens. Er strotzte regelrecht vor Energie und Tatendrang. Was er anpackte, wurde zu Gold. Und für die Ladies. Jetzt sehe ich Ladies. Man muss einfach sagen. Er war damals, gut, du bist mit ihm zusammen, wunderbare Nina oder wie du heißt, keine Ahnung, bezaubernde irgendwas. Man muss einfach sagen, er war damals echt sexy. Jetzt muss ich Musik ausmachen. Ich habe diesen Hinweis, Musik anpassen, ausmachen, nur in WhatsApp, hier nicht. Im Laufe der Jahre erhielt jedoch der Schlendrian Einzug in sein bis dato makelloses Leben. Und Prüm, jetzt müsst ihr so ein Huuu-Geräusch machen. Und Prüm wurde zunehmend seinen Genossen Schombart ähnlicher. Heute sind sie kaum noch zu unterscheiden, aber seht selbst, hier sind für euch via Same Day Delivery aus Stuttgart, Peter von Schombart! Und per Abendexpress aus der Eifel, Joe Paul, Motherfucker Prüm! Noch zum Intro. Beim zweiten Mal fand ich es noch besser als beim ersten Mal. Kannst du es nachher nochmal machen? Ja, ich würde auch sagen, nach Chris der Berg kommt nochmal Marvin als Ausdruck. Ja, wir holen nochmal Magic Martin. Diesmal habe ich mich mehr an Saarland erinnert gefühlt, weil so eine Heinz-Becker-Folge ist ja auch immer die gleiche eigentlich. Da muss man auch nur die Weihnachtsfolge. Wer hat mir mein Bier zugeklebt hier während der Pause? Ich nicht. Okay, er war es nicht. Er war es nicht, okay, dann wissen wir das. Cool, weil wir haben jetzt im ersten Block auch tatsächlich spannende Gäste. Zum einen eine unbekannte Lyrikerin, zum anderen ein Zauberer. Ich wollte... Einen bekannten Zauberer. Einen bekannten Zauberer. Eine unbekannte Lyrikerin und ein bekannter Zauberer. Genau. Ja. Nein. Ja, zweiter Doch. Block. Doch. Wir müssen aus der Schleife rauskommen. Weil ja. Gibst du mir ein Bier und dann können wir uns weiter unterhalten. Okay. Guck mal, ich habe eben gesagt, ich kann mit meinem Ring ein Bier aufmachen. Pass mal auf. Ach du Scheiße. Wow. Habe ich eben in der Pause, das ist eine neue Fähigkeit. Ich habe sie sofort in meinen Lebenslauf reingeschrieben. Kann mit Ring Bier aufmachen. Warst du nochmal in der Maske in der Pause? Nein. Ich schon. Sehr gut. Also ihr kennt uns ja alle nur von, ihr wisst ja gar nicht, wie wir aussehen eigentlich. Nochmal, also ihr hört uns ja immer nur. Genau. Kein Schwein weiß, wie wir aussehen. Ich habe auch noch nie jemanden, das freut mich auch besonders, noch nie jemanden persönlich getroffen. Wir kennen uns ja nur von E-Mails und Sprachnachrichten, die ihr uns schickt. Deswegen. Ich kenne hier keinen. Ja. Vom Sehen zumindest. Nur vom Hören. Die haben immer nur uns gehört. Und jetzt seht ihr uns mal. Wie ist das für euch? Geil. Danke. Geil. Wir wirken wahrscheinlich sehr schlank. Ja, total. Ihr habt gedacht, oh, das sind so dicke Nerds, die nur am Gamen sind und am Podcast. Und dann merkt ihr einfach, da sind richtige Sportler unterwegs. Ihr kennt uns wahrscheinlich von Fotos und auf Fotos, also the camera adds 10 pounds, sagt man ja. Ja. Also die Kamera addet 10 Pfund. Stimmt, ja. 10 Pfund sind ungefähr 5 Fahrenheit. Ja. Und 3 Schauen. Aber wir sind gar nicht so fett wie auf den Fotos. Wir sind sehr, sehr, sehr schlank. Ja, und schön. Ja. Aber alt sind wir trotzdem. Alt, nee, schön nicht, schlank sind wir. Schlank, ja. Dürre, ausgemergelte, hässliche, alte. Die sehen mich von der Seite in einem weißen T-Shirt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen unwohl. Weil deine ich sehr viel gesessen, Brüste rausgucken. Und ich hatte auch tatsächlich seit Anfang der Woche einen alten Männerrücken. Deswegen, also so. Ja, du bist ein alter Mann. Ja, ich bin so. Und unsere Mikros stehen übrigens nicht falsch rum da. Das muss so sein. Ah ja. Das haben wir vom Kilian, dem Soundtechniker. Genau. Applaus für den Kilian. Yes. Wir machen super Sound. Tatsächlich, Dankeschön. Wenn man mal drüber nachdenkt, dass dieses The Camera Adds 10 Pounds macht Holocaust-Fotos noch deprimierender. Oh Gott. Einen hast du ja immer pro Folge. Ja, einen muss jetzt, man, ja. Jetzt bin ich wirklich traurig und es macht einen tatsächlich. Hä, das war kein Gag, das ist ja, wirklich ein Fakt, wirklich, dass es traurig und deprimierend ist. Ja. Ihr habt gelacht. Auch drei. Jetzt auch noch Publikum schämen. Ja, ja. Ja, schlimm. Hat schon wieder jemand Produktion genannt. Ja, Produktion. Und du hast jetzt wieder deinen Home-Moment gehabt. Oh, jetzt konnten die Leute mal live sehen, wie ich kurz innerlich zusammengezuckt und ein bisschen Angst habe. Aber auch zeitgleich dir recht gebe, dann, wenn ich mehr drüber nachdenke. Ja. Ja. Ja, schön. Hast du noch von deiner Reise mitgebracht? Irgendwas Lockeres. Zum Glück haben wir Gäste heute. Auch viel Krieg und so. Ah, ja. Ja. Das war überhaupt. Sorry. Seid ihr jetzt alle traurig und beleidigt? Nein, ja. Ja, doch. Gut. Gut. Mission accomplished. Wie so eine Folge. Ja, genau. Vielleicht machen wir das einfach. Vor allen Dingen, wenn sie mit der linken winkt, bringt Glück. Hier ist eine Winkekatze. Und mit der rechten bringt Kapital. Von daher ist er die Glückskatze. Winke den Holocaust weg. Peter. Entschuldigung. Ihr habt gefordert, dass die Katze winkt, dass wir nicht mehr so traurig sind wegen dem Holocaust. Und ich habe auch tatsächlich nichts mehr auf meiner Liste zum Ablenken, das ist gut. Hast du noch was im ICE erlebt? Ey, total viel. Ich habe gekotzt im ICE. Stimmt, du hast nämlich wirklich auch eine Geschichte mitgebracht, wo jetzt jeder auch wieder mit dem Mitleid empfindet, da kannst du dich mit rausziehen. Ja. Und ich würde auch gerne mit dir drüber reden, Peter hat es mir schon erzählt, aber die Geschichte ist so gut, weil so eine Reise nach Vietnam ist ja lustig und man hat eine relativ lange Flugstrecke zurück. Und fatal ist natürlich, wenn man am Flughafen noch ein Fleischgericht isst, weil vielleicht nicht mehr so ganz frisch war. Frisch, ja. Ja, ich habe mir eine Lebensmittelvergiftung reingeholt am Flughafen Saigons oder Ho Chi Minh Cities. Und irgendwo über Kirgisistan ist es dann durchgeschlagen. Ich war jede Viertelstunde kotzen im Flugzeug. Zwischen Kirgisistan und Frankfurt am Main. Ja, und im Zug dann auch. Das war meine Zugstory. Ja. Aber du hast mir auch tatsächlich was Interessantes erzählt, weil wenn ich eine Lebensmittelvergiftung habe, wo befinde ich mich besser? Im Flugzeug oder im Zug? Im Flugzeug, weil das wird dauernd geputzt. Aber ich habe es auch selber geputzt. Ich hatte Durchfall auch. Und es gibt keine Klobürsten in Flugzeugen. Die haben keine Klobürsten? Nee, also bei Thai Airways waren keine Klobürsten. Hättest du AirPods das heißt, dabei ich gehabt, musste mit meinen können. AirPods. Mit meinen AirPods musste ich das Klo reinigen, weil es mir unangenehm und peinlich war. Vielleicht werden wir sie jetzt auch los. Stuhl ist. Also falls ihr mal auf Flugreisen seid, die sind echt super. Man kann damit Mucke hören. Ich tue die nochmal rein, damit kann ich jugendlicher wird. Zähne putzen? Ja. Hat hier irgendjemand AirPods? Hat jemand AirPods? Yes. Sehr gut. Wirklich? Oder traut ihr euch einfach nicht? Weil hier keiner unter 40 ist. Ja, stimmt. Also die kann man so in Ohr stecken. Und ich würde gern mal, arbeitet hier irgendjemand, ach doch, da. arbeitet hier irgendjemand bei Apple, weil ich frage mich die ganze Zeit, man hätte doch dieses Teil auch weglassen können. Warum so? Weiß ich nicht, dass man es findet und dass man sich damit die Zähne putzen kann. Und vielleicht. Wenn man im ICE ist, oder nee, im Flugzeug ist, ich sag mal hier so, dann kannst du dann. Was hast du eigentlich mit deinem Odol-Med-Scheiß heute den ganzen Abend schon? Ich dachte, dann muss ich nicht so lutschen. Also weißt du, wenn die Folge immer, ich habe noch einen Bonbon in der und so Redemund, weißt du, so Altherrenmund, wenn man viel redet als alter Mann, ach dann so, fängt man ja so an, ein bisschen zu stinken und dann kann ich mal und okay, dann bin ich total okay. Fit. Geil. Ja. Cool. Sehr gut. Wollen wir jetzt schon, haben wir Bock auf einen Gast? Nee, noch nicht. Noch nicht? Nö. Okay. Nee, das müsst ihr jetzt noch ein bisschen durchhalten, ein paar Minuten irgendwelchen. Ja, dann erzähl doch noch ein bisschen was. Ich fordere dich da ein bisschen. Nee. Auch nicht. Nee. Gut. Ich glaube nämlich, gerade diese schlechte Laune ist super für unseren nächsten Gast, weil er ist bekannt für die gute Laune. Er ist die Stuttgarter Frohnatur. Oh ja, der er Typ ist, kommt jetzt. Er ist die Stuttgarter Frohnatur. Er ist, also wenn man durch Stuttgart rennt, egal ob im Osten oder sogar in Bad Cannstatt und du quatschst jemanden an, wer ist die Stuttgarter Frohnatur? Da wird jeder den gleichen Namen sagen. Und er wird sogar in seinem Sample den gleichen Namen sagen, mit seiner eigenen Stimme. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich muss sie nur noch suchen. Aufregend, wer könnte das nur sein? Habt ihr schon Verdacht? Genau, wir machen alles nochmal genau wie vorhin. Leute, jetzt werden die Ideen getroppt. Hier werden ordentlich Ideen getroppt. Richtig geile Ideen getroppt. It's pitch time. It's pitch time. Pitch time. Wenn man Ideen droppt, dann muss man die wirklich schnell droppen, weil wenn eine Idee erstmal da ist, dann muss sie raus und sie muss raus, wenn die Idee da ist. It's pitch time, baby. Pitch time. Da muss die Idee schnell raus. It's pitch time. Mit. Ja, ach so. André Egon Forever Lux. André Egon Forever Lux. Die Stuttgarter Frohlutz. Wir wollen einen donnernden Applaus haben. Der Tausendsacher aus Bad Cannstatt. Der Tausendsacher, genau. Tausendsachen. Möchtest du dich noch kurz zu uns setzen, bevor du pitchst? Magic Lux. Das läuft jetzt ähnlich ab wie bei den anderen Gästen auch. Geht das so? Geht das so? Das ist ganz toll. Peter sagt wieder irgendwas Unangenehmes, dann schweigen wir kurz. Hitler, Holocaust. Du denkst dir die ganze Zeit, wann stellen sie mir denn Fragen und du sitzt hier wie Falschgeld. Eigentlich kann auch Florian ein bisschen reden noch. Ja, Florian Franzus, ja. Den wir halt bei Facebook folgen. Und dann hat man genug Input. Ja. So, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Es ist mir eine Ehre. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es euch gibt. Was machst du jetzt? Ich habe irgendwas mitbekommen davon, es soll heute einen herrschaftsfreien Diskurs geben. Herrschaftsfrei? Oh. Ist es so? Vielleicht also, geschickt gemacht, so, die Chance genutzt. Sehr gut. Prost. Da verstehen, wir klären das mal irgendwann. Der Herr Lux hat nämlich auch einen Podcast, Forever Freitag. Hört den, der ist mit einem, geil. Mit einem richtig gut gelaunten Hamburger. Und so wie die Hamburger halt so sind. Jo Mensch, Luxi, was geht ab? Fischmarkt moin. Ja, so ungefähr. So reden die. Genau. Und nur von St. Pauli und so. Vielleicht klären die das mal in ihrem Podcast auf oder wir klären das in unserem Podcast aus, was zwischen Lux und mir da so abgeht. Es ist ironisch. Ich höre euch überhaupt nicht zu. Okay, gut, sehr gut. Was soll ich jetzt hier machen? Warum bin ich da? Ja, gute Frage. Ich habe auch keine Ahnung. Du, ich habe dich ja gefragt, was du machen möchtest. Und dann hast du gesagt, ich mache einfach einen Pitch. Ich pitch was? Weil du hast auch, glaube ich, bringst du im Dezember ein Buch raus. Lars, der Agentur-Depp. Richtig. Es ist ein Comicbuch. Es wird ein Comicbuch sein. 36 Seiten. Die Geschichte von Lars, dem Agentur-Depp. 36 Seiten heißt 9 Bilder pro Seite. Ja. Sowas. 9 mal 36. Es sind tatsächlich immer 12 Panels pro Seite. Nicht auf jeder Seite, jeder aber die meiste Zeit. Jeder weiß, was ein Panel ist. Mhm. Ja. Jeder weiß, was ein Panel ist. Ja. Auch immer das ist, aber das ist... Längsschnittstudie. Da muss man vor allen Dingen vor der Panel-Mortalität aufpassen, weil wenn die Befragten dann irgendwann wegfallen, dann wird auch schlimm. Ich muss sagen, es ist eine sehr seltsame Situation. Man hört sich selber, und wie gesagt, ich habe einen eigenen Podcast und da höre ich mich nie selber. Und die Situation ist super unangenehm. Ja, ich hoffe, dass mein Pitch mir 400 Leute zu. Geht uns genauso und auch wir hören nie unseren Podcast und wir hören auch nie unseren Podcast. Also so, auf beiden Ebenen. Ja. Okay. Kein Schwein hört unseren Podcast. Also wie gesagt, holt euch im Dezember mein scheiß Buch, Lars der Agentur-Depp, ich pitch jetzt meinen Film. Okay, möchtest du da wie in der Werbeagentur stehen? Du kannst auch gerne sitzen bleiben. Ich möchte gerne sitzen bleiben, ich habe schon mein drittes Bier, weil die erste Hälfte schon so geil war. Ja, danke schön. Du pitchst jetzt einen Film, die Verfilmung von... meinem Drehbuch. Genau, okay. Also sind hier potenzielle Investoren da auch, dass das vielleicht Erfolg hat? Ah ja, da geht eine Hand hoch. Hervorragend, sehr gut. Da hinten sehe ich auch, glaube ich, so eine starre Miene. Das ist, glaube ich, Carsten Maschmeyer, da ganz hinten. Guck mal. Ich sehe hier überall Kohle. Ah nee, das war eine Statue. Aber daneben steht Carsten. Carsten Maschmeyer ist auch da. Ich brauche einfach Geld. Und Geld von der Eichhörnchenhilfe. Die nehme ich auch noch gerne. genau. Ich habe auch schon einen Regisseur für mein Drehbuch. Den kennt ihr wahrscheinlich. Uwe Boll wahrscheinlich, weil du redest immer von Uwe Boll. Ich rede immer von Dr. Uwe Boll und er wird es auch sein. Er weiß auch schon von meiner Idee. Und ich erkläre euch schon mal den Plot, also ich lese euch den Plot vor. Okay, ihr müsst jetzt auch so ein bisschen Agenturgesichter aufsetzen. Ja, so ein bisschen kritisch sein, aber bitte nicht zu kritisch. Ja. Und wir haben abends um 10, da hat man gerade die letzte Runde Solitär gespielt, bevor man dann Feierabend macht, weil man bis 10 bleiben muss, der Koks-Jeeper langsam runtergeht. Deswegen stellt euch einfach vor, ihr trefft euch noch mit den Kollegen auf ein Bier vor der Agentur. Und jetzt kommt die Idee zum Film. Ich habe vor allem auch alles sehr, sehr bildhaft beschrieben. Das heißt, ihr könnt euch im Prinzip die Augen zumachen und es euch einfach vorstellen. Ich bin sehr gut darin, Dialoge zu schreiben und auch Bilder in Worte zu fassen und umgekehrt. Mein Plot meines Films, der Film nennt sich Neubulach. Neubulach ist ein Ort im Nordschwarzwald. Jonas von Kilwelmer hat da, glaube ich, irgendwo in der Nähe geheiratet. Ja, daher in Neubulach. Ja. Peter und ich waren da. Ja. Wir mussten berichten halt von der Hochzeit. War ja wie so eine Royal Hochzeit. Aber ich komme ursprünglich aus dem Kaff neben Neubulach, Effringen. Aber Neubulach hatte auf mich schon immer einen mega Impact. Und es ist ein Horrorfilm. Und wie gesagt, der Film heißt Neubulach. Und um Neubulach, da gibt es eine Legende, denn das dort befindliche Silberbergwerk birgt natürlich das ein oder andere Märchen im Silberberg. Wir waren da auf der Hochzeit. Entschuldigung. Okay. Das war das letzte Mal, dass ich die reingequatscht habe. Ich bin nur voll im... Im Nachbardorf habe ich reingequatscht, in Cannstatt. So, oh jetzt. Bin ich ruhig. Ich bin soweit. Seit einigen Monaten häufen sich in der malerischen Kleinstadt Neubulach im Nordschwarzwald die Fälle toter Jugendlicher aus den umliegenden Bauwagentreffs. Onkels! Die Opfer haben alle eine Sache gemeinsam. Sie sind von kleinen Bissspuren übersät. Bissspuren, die nicht von Tieren stammen können, sondern eher denen von Kindern ähneln. Die ermittelnde Kalver, Kommissarin Kalf, Kommissarin Ruth Wenger, irgendwelche Literaten unter euch? Nee. Ja, es war die zweite Frau von Hermann Hesse, darf ich mir den Namen? Ach, die. Das ist mein allerliebster Lieblings. Steht vor dem Fall ihres Lebens. Die erste Seite meines Drehbuchs, die müsst ihr jetzt einfach aushalten, es tut mir leid. Neubulach von André Lux. Szene 1, außen. Neubulach Ortsschild, Nahaufnahme. Neubulach Landkreis Kalf. Dann Distanzaufnahme. Ortsschild mittig. Ein Polizeiauto fährt durchs Bild. Szene 2, außen. Polizeiauto fährt durch den Ort am Netto vorbei. Na, biegt dann beim Rössle rechts ab und bleibt schließlich neben dem Gebäude stehen. Alles Originalschauplätze. Szene 3 innen. Ein Mann sitzt an einem Tresen. Eine Polizistin betritt die Szenerie, geht auf den Tresen zu und setzt sich neben den Mann. Polizistin. Sind Sie Oliver Schuster? Mann. Ja. Polizistin zeigt ihre Dienstmarke. Mann trinkt einen Schluck aus einer kleinen Flasche Orangina. Polizistin. Sie wissen, was das hier ist? Mann? Ja, eine Polizeidienstmarke. Polizistin. Möchten Sie mir ein paar Fragen beantworten? Mann? Kann ich machen. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber Ich hoffe ganz stark, dass wir Geldgeber da haben. Wenn man dein Buch gewünscht hat, dann endlich mal so ein... Ich stelle mir das so als SWR-Verfilmung vor. Das wäre hervorragend. Ja. Ja, es klingt wie ein wirklich beschissener Tatort. Und ja. Also ein normaler Tatort. Ja. Und ich fände auch ganz gut, wenn da Christian Tramitz irgendwie... Wir versuchen ja Christian Tramitz schon seit Jahren jetzt in unserem... Der könnte ja eigentlich im Prinzip alle Rollen spielen. Der könnte alle Rollen spielen. Aber er hat ja auch, viele von euch kennen Zed aus Police Academy in der deutschen Synchro. Wir haben mal Zed-Verbot gehabt, hier dürfen wir es machen. Ich darf nur heute kein Kölsch reden. Du darfst. Ja, aber dann hast du aber ja gesagt, ich will nicht. Leute. Ja. Und ich möchte das heute nicht antun. Aber Christian Tramitz hat tatsächlich Zed gesprochen, Alter! Und das hat er sehr gut gemacht. Deswegen da in dem Film als verrückter Jugendlicher Christian Tramitz verkleidet. Oder als Mann. Ich weiß es ja noch nicht, wie viele Rollen da noch mit reinspielen. Also so wie ich mich kenne, wird es mindestens 37 Rollen geben, also mehr als Leute in diesem Raum. Und trotzdem werde ich euch alle in die Dreharbeiten einbinden. Martin habe ich auch schon ausgequetscht nach Zahlen. Ja. Was wird es kosten? Was willst du dafür? Also, es kommt ganz drauf an. Keine Ahnung, was kostet so ein Scheißfilm? Und wie viel Prozent bietest du den Gläubigern an? So läuft er doch bei diesen... Also so ein Tatort kostet, glaube ich, 1 Million. Glaubst du echt? Ja, habe ich mal gehört. 1 Million Budget haben die immer. So ein Nick Schiller, der nimmt auch mal 10. Ja, okay, da explodieren aber auch 1000 Sachen. Ja, und aber so ein Vampire Durchschnittstatort hat 1 Million Budget. Okay, krass. Was hat dein geiler Fan? Viel weniger. Okay. Viel weniger. Also viel, viel weniger. Wir spielen ja schon zum Beispiel kostenlos 2 Jugendliche an der Bushaltestelle in Neubulach. Kostenlos? Ja. War Neubulach der Ort, wo die Hochzeit war im August? Ja. Wo wir berichtet haben. Leider. Da ist der Mann. Da kenne ich mich auch gut aus. Ja, da kennst du dich auch. Da habe ich einen Tag verbracht. Da können wir den an der Bushaltestelle, ich tue mir meine AirPods rein und wir hängen einfach dann cool in der Bushaltestelle rum mit kleinen Bisswunden. Ist wahrscheinlich richtig, ja. Ich will komplett verkatert mit sehr gut aussehendem Anzug einfach dagegen in der Sonne stehen. Ja, so habe ich dich gefunden. Ja. Das war meine Neubulach-Erfahrung. Ja. Ich stand da mal 3 Stunden rum bei 40 Grad in einem schwarzen Anzug. Ja. Komplett verkatert. Und klingt wie eine Geschichte, aber es war. Es ist tatsächlich wahr, ja. Ich bin auf jeden Fall noch unschlüssig, ob des Soundtracks. Ich weiß noch nicht, was wir da oder was ich da verwenden möchte. Aber Christian Berg und Nina. Habe ich mir dann heute auch schon überlegt. Nicht, ja. Also die ganze Zeit Helmut Kohl so. Ja. Voll ätzend. Hält keiner aus. Ich habe noch viel schlimmere Bands. Ja, stimmt. Du kannst Warsaw schlimmer machen die ganze Zeit. Da läuft Warsaw, dann Planet Watson. Irgendwann schaltet halt jeder auf. Ich meine, bei Dark läuft auch Creator, dann kann man auch Warsaw in deinem Film Neubulach unterbringen. Das stimmt, ja. Ich habe eine Band, die hieß Bohemian Fußpilz. Ideal. Oh, es würde sehr gut passen. Chris hat eine Band, die hieß Bohemian Fußpilz. Ja, die hat er uns damals in der Folge verraten, als er zu Gast war. Ja. Da hat er 18 Bands aufgezählt und gesagt, dass der Kevin Russell ihm Angst macht. Okay. Da ist er. Chris der Berg. Chris der Berg mit seinem Hasen. Wir können ja auch mit Chris der Berg zusammen eine Band gründen. Ich meine, der hat ja eh schon so viele. Und bei Helmut Kohl tauscht er ja die Besetzung sowieso zu jeder Platte aus. Stimmt. Dann könnte er ja auch die sein. Ist ja scheißegal. Ja, sogar hier im Raum ticken die Uhren. Aber was brauchst du jetzt noch für deinen Film? Also ich brauche halt vor allem Geld. Vor allem Geld, ja. Ja, und Zeit, also Kapazitäten. Geld und Zeit. Ja. Also helft also doch so mal. So viel Geld, dass du deinen normalen Beruf kündigen kannst. Und mich komplett auf diese Scheiße fokussieren. Okay, dann sind wir bei so ein paar hunderttausend, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Dann könnten also ja die 37.000 Leute, die hier drin sind, du hast dich eben verzählt. 39, ja. Jeder. Und Carsten Maschmeyer sitzt ja da hinten. Ah ja. Ah nee, das ist Andi vom Plattenladen. Egal. Er spielt auch mit. Er kann dich ja mit Vinyl bezahlen. Ja, oder der liefert den Soundtrack. Egal, vielleicht wird einfach der ganze Film nur aus Musik bestehen. Ist ja völlig, man kann ja heutzutage sowieso alles machen. Ja, CI also, und Handyvideo. Das ist völlig, also ja. Ich bin da komplett offen. Hauptsache, vielleicht, das Ding kommt raus. Weil du willst nur, dass es rauskommt. Du willst damit nicht reich werden. Ich will, also ich verfolge einfach die Philosophie von meinem Vorbild Uwe Boll, wo es einfach nur darum geht, den Scheißdreck zu Dr. Uwe Boll, zu produzieren und zu veröffentlichen. Am besten für den VHS-Markt. Das ist mir am allerwichtigsten. Okay. Das ist ein großer Markt. Da kriegen wir hin. Ich glaube, das wird der erste Film über Neubulach, der vertikal mit einem Handy gefilmt wurde, auf VHS. Ja. Ich glaube, damit kannst du alle Schubladen. Damit gehe ich mit euch allen nach Cannes. Ja. Also okay, ihr seid alle eingeladen, nehmt euch nachher noch ein Ticket beim Herrn Lux mit, kauft Lars, der Agentur-Depp. Ich finde den Titel und schon Neubulach. Gut. Und auch, du hast auch viele Bücher. Ja, in meinem Schrank habe ich so ein paar. Genau. Also ich habe eins von Paul Stanley, eins von Hartmut Engler habe ich eins. Jean-Paul Prim. Von Jean-Paul Prim habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo eins. Ja, ich habe dir mal eins geschenkt, als du mir deins geschenkt hast. Ach, das war genau. Der Abend, ja. Seitdem habe ich 2 Bücher zu Hause. Okay. Applaus für André Lux. Neubulach Lux. Yes. Du hast einen neuen Namen. Vielen Dank. Und hört seinen Podcast, der ist besser. Ich habe tatsächlich auch noch einen Vorschlag. Also ich habe noch einen kleinen Vorschlag, um auch diese ganze Holocaust-Nummer ein bisschen zu entzerren. Wie wäre es denn, wenn wir die Kohle... Immerhin hat er nicht geleugnet, da bin ich ja schon mal froh. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und er hat auch nichts über den 11. September erzählt. Alle 30 Folgen leugne ich keinen... Nee, aber nehmen wir doch einfach die Kohle und spenden sie der Stuttgarter Stolpersteinhilfe. Das ist ein guter Hinweis. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Da tun wir. Jo. Heute ist Tag des Darms. Kein Witz. Sehr gut. Es gibt ja auch so eine tolle Autorin, das ist meine Lieblingsautorin, die schreibt nur Bücher über Därme und was da passiert. Die finde ich super. Aber heute ist 7. November, ist Tag des Darmtag. Das ist wirklich kein Witz. Ja, ist ja auch ganz gut. Ja, ja. Da, wenn du ein Buch auf den Buchmarkt bringst, 400 Seiten über Darm mit Charme, dann darf auch ein Darm. Hat sich sehr gut verkauft. Hat sich sehr gut verkauft, ja. Besser als, kennt auch jeder. Ja. Wir haben gar keine Poetry Slammer da heute. Das sollten wir beim nächsten Mal noch nachholen. Danke. Das ist das neue Ding. Zum Glück nicht. Wie, Moment mal, Poetry Slam ist nicht mehr angesagt. Was mit Bubble Tea? Weil ich wollte jetzt einen Bubble Tea Laden in Stuttgart Mitte aufmachen. Nee, auch nicht. Hast du noch eine Geschäftsidee, außer die Hackstube, wo man Holz hacken kann? Ja, Hackstube. Ja, Geschäftsideen immer. Duschanzüge. Stimmt, den hat's auch schon mal. Hatte ich schon, ja. Ja. Wir hatten alles schon. Ich würde gerne einen Film drehen. Spielt in Neubulach. Ich brauche 200 Millionen dafür. Du willst besser filmen. Ich will den in gut machen. Ja. Du willst den gut machen. Ja. Mit größeren Bisswunden und mehr Ortsschildern. Und ja, genau. Ja. Ey. Ortsschilder, ja. Ortsschilder braucht die Welt. Das ist tatsächlich spontan, aber ich habe ja all unsere Samples dabei, also diese Abbinder. Und wir haben ja tatsächlich eine Homepage, die relativ bekannt schon ist. Und gerade jetzt mit Brexit, tatsächlich, falls ihr englische Freundinnen oder Freunde habt, die noch einen deutschen Ehepartner suchen, um in der EU zu bleiben, kommt auf unsere Homepage, die nennt sich Potato Pool. Und ich würde den offiziellen Jingle noch kurz abspielen. Hey, my pretty friend. You are looking for a German wife? Or you are looking for a German husband? Check out Potato Pool. You are looking for marriage? Come to us. Come to Potato Pool. It's the best. It's amazing. Network for finding a husband or a wife from Germany. Jetzt wird gleich richtig gut gesungen. So einen Gospelchor gehabt. Ich kann mich daran wieder gar nicht erinnern. Jetzt kommt der Gospelchor. Potato Pool. Potato. Potato Pool. Okay, der war nicht schlecht. Der ist gut, ey. Hab ich extra gebucht. Nett genug. Ja, in der Werbung geht man auf Toilette. Ja. Das ist neu oder kennen wir das schon? Das kennen wir schon. Wenn wir unsere Folgen hören würden. Ich kann mich nicht dran erinnern, ja. Also geht auf potato.dot. Potato.dot. Potato Pool. Potato.dot. Potato.dot. Ich schreibe euch mal kurz auf. Also. Aber heute ist nicht nur Tag des Darms. Potato.dot. Also eine Kartoffel einfach als Emoji in die Browserleiste und dann einen Punkt machen. Das sieht voll scheiße aus, Luftzeichen viel besser. Warte mal, das kann ich auch. Mach ich mal kurz, erzähl du vom Darm, ich mach mal einen Lux-Comic. Nee, Darm ist ja schon vorbei. Also, ja. Heute ist Tag des Darm. Es gibt. Stell dir das mit Karo-Papier vor. Die Information kann ich nicht erkennen. Mal bitte das Karo-Papier dazu. Wir sind hier kein visueller Podcast, aber jetzt ist die Emotion für dich auch klar. Geht. Hat kein Mund. Ich habe Freude dargestellt. Was willst du denn noch vom Darm erzählen? Heute ist auch Tag der Oktoberrevolution. Ist da ein Zusammenhang? Nee. Obwohl, aber das ist es ist alles heute. Obwohl und rot, jetzt pass auf, rot kann braun vertreiben. Heute sind drei Sachen sind heute. Okay. Tag der Darmtag. Ja. Tag der Oktoberrevolution, das ist ein ehemaliger russischer Feiertag. Ja. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Beste. Tag der Zartbitterschokolade mit Mandeln. Ist heute, am 7. November. Am 7. November. Wann ist Tag der Bitterschokolade ohne Mandeln? Schokolade. Ich glaube, wir sind total besoffen langsam. Nein. Das ist nur wieder Leerquatsch. Ich brauche Odol. Und wir brauchen mal wieder einen Gast. Wir brauchen einen Gast. Einen fucking Gast. Vor allen Dingen einen, der uns herausfordert. Ja, der uns. Wir müssen unser Gehirn mal wieder benutzen. Genau. Wir haben den großen. Wen sollen wir denn nehmen? Wir haben noch hier noch zwölf. Zwölf auf der Gäste Liste. Vorm Ende, ja, stimmt. Wir nehmen den besten von den zwölf, oder? Die wir noch übrig haben. Ja. Weil einen können wir noch machen. Wir nehmen den geilsten. Ich würde danach nochmal gern Musik hören. Machen wir zwei. Also Chris ist gebucht, aber nehmen wir noch einen mit rein. Also Chris sowieso, gut. Ja. Der Herr, alter Hut. Warte mal, sag mal nichts. Ich mach mal einfach an und ich hoffe, ich mache den. Ich glaube, wir haben den gleichen im Kopf. Also den geilsten halt. Hey du! Ich hab voll Bock auf ein Rätsel. Na, wenn wir rätseln wollen, brauchen wir doch nur den großen Spielmacher. Der König seines Fachs. Der große Spielmacher. Ah, der UFO. Der gute Spielmacher kommt jetzt gleich für uns, für euch, mit einem fetten Rätsel. UFO, der erste Gast des Schandorfs. Die werden immer besser, diese Rätselspieler. Der große Spielmacher. Applaus für den großen Spielmacher UFO. Applaus für UFO. Danke. Vor allen Dingen, Ufo war tatsächlich unser erster Gast in Folge 10. Also wir enden heute wie wir quatschen mit dem ersten Gast. Wir enden großartig. Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Es ist wie immer ein Vergnügen. Immer? Ja. Immer, ja. Immer. Ständig. So. Ja, du kommst klar, oder? Ja, ja, passt. Alles gut. Wie geht's dir? Wie fandest, wie hast du den Weg hier hochgefunden? Es war weit, aber ich habe es hinbekommen. Ich bin Gott sei Dank nicht auf die Fresse gefallen. Es ist eine hohe Stufe. Ja. Ja. Aber die hast du gemeistert wie ein... Ja, mit 12 Bier ist schwierig. Wie ein UFO. Hat dir Carsten Maschmeyer auch einen Scheck ausgestellt, um vielleicht Escape Game Rooms in Stuttgart aufzumachen oder so? Nee, aber hier unten habe ich noch Platz gesehen. Da wäre noch was da. Ach, cool. Ja. Ja. Weil wir haben ja in unserer ersten Folge, als du dann zu Gast warst, auch tatsächlich Gutscheincodes rausgegeben. Es ist keiner eingelöst worden. Es ist keiner eingelöst worden. Deswegen Komisch. Können wir heute auch wieder einen rausballern. Ja, diesmal 10%. Aber wieder auf Peters Geldbeutel, ja, würde ich sagen. Ich bin eh stinkreich, also okay. Mir ist eh scheißegal. Also, mit dem Code. Code. Schaumbar 2.0. Schaumbar 2.0 könnt ihr in der nächsten Woche bei N-Maze Escape Rooms auf Peters Kosten 10% sparen. 20. Also es kostet normal, aber er zahlt dann 10% davon. Ja, und die spenden wir dann tatsächlich an die beiden Organisationen. Ja. So machen wir es. Ja, ja, sehr gut. Ja, so machen wir es. Ja. Hey, ja, schauen wir 2-0. Geht alle zu. Eichhörnchen und Stolpersteine. Ja, richtig, genau. So, du hast den Weg hier hoch, dich gearbeitet, um hier hochzukommen mit viel Arbeit. War schwierig, ja. Ja, es war sehr hart. Um uns ein Rätsel zu stellen. Ja, genau. Bitte, lass hören. Ich habe was vorbereitet, weil ich dachte mir, ein Podcast, man hört ja nur, dementsprechend müsst ihr auch hören. Ja, und deswegen habe ich ein auditives Rätsel für euch vorbereitet. Deswegen muss ich jetzt mein Handy rausholen. Das ist mir jetzt, es piepst nicht, ich habe extra Flugmodus reingemacht. Okay, ja. Sehr gut. Wer unsere Folgen mal gehört hat, ja. Also du da hinten, ach, da steht gar keiner. Ich habe immer Sorge, dass die Handys bimmeln während unserer Aufzeichnung. Ja, ich bin ja ein Fanboy. Ich weiß, schrei ich die Gäste mal an, mach dein Handy in den Flugmodus. Deswegen hat er ein Trauma. Ja. Okay. So, sieht folgendermaßen aus. Und zwar, ihr beide kriegt jetzt jeweils einen so einen Teil. Ich mach das mal kurz vor. Ja. Einmal das. Und das ist das andere. Ich will so. Die Tabutröte. Ja, jetzt, ich wollte jetzt eigentlich das Publikum fragen. Ach so. Wer soll denn was bekommen? Ich nehme eins. Das nimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das hört sich mehr nach Rainer an. Was? Rainer? Wer? Achso, ja, Jean-Paul hier für dich. Jean-Prüm. Jean-Prüm? Wieso kommt da Flüssigkeit raus? Ja, das ist jetzt das große Rätsel. Okay. So. Gut. Hasbro SA. Ja, Moment. So. Okay, und sieht jetzt folgendermaßen aus. Ja, ich habe verschiedene Tracks vorbereitet, natürlich nur kleine, maximal 20 Sekunden, damit man hier nicht irgendwie in Lizenzprobleme bekommt. Und damit das ein bisschen spannender wird, habe ich das Ganze einfach reversed jetzt mal vorbereitet. Okay. Ach du Scheiße. Ja. Und ihr müsst jetzt sozusagen rausfinden, was es ist. Und wer es weiß, darf tröten. Oder es ist Musik, oder was? Ja, ja. Okay, ich muss den Songtitel oder den... Ja, am besten den kompletten, also den Interpreten plus den kompletten Songtitel. Interpret und der komplette Songtitel. Interpret und der komplette Songtitel. Ich hab vorher gequietscht, du musst vorher quietschen. Interpret. Ja, mach mal testweise, ob das geht. Gut. Songtitel. Ja, nee, da war vorher Flüssigkeit, deswegen desinfiziere ich. Wir versuchen mal, ob das klappt. Ich habe was Einfaches für den Anfang vorbereitet. Ihr dürft natürlich alle so ein bisschen mitraten, aber lasst erstmal die und dann Handzeichen, das weiß ich. Ihr dürft gerne mitraten. Ja, ja, ja. Yesterday Beatles. Das ist ja zu einfach. So, wo haben wir es denn? Hier. Hotel California. Von den Beatles. Ich mach mal ein bisschen lauter, Moment. Oh, ich hab's. Metallica, Nothing Else Matters. Richtig. Respekt. Ja, Peter rockt. Du bist schon drin. 1-0. 1-0. Hätte das sonst noch jemand gewusst? Ja. Unplugged. Ja, alle. Ja. Ich sag ja, ich fang langsam an. Ja. Jetzt fällt schon wieder dieser... Egal. Schau, Paul. So, vielleicht ist das jetzt dein Punkt. Ja. Wer weiß. So, wir machen hier weiter. Wir machen hier weiter. Boah, ich weiß, wer es ist. Streets of Philadelphia? Das ist falsch. Ich weiß, es ist Michael Jackson. Auch falsch. Ja, das ist doch Michael Jackson. Soll ich nochmal? Queen, Michael Jackson. Oh. Michael Jackson von The Queen. Ja, okay. Ja. Ja, nee, den Punkt darfst du uns beiden nicht geben. Ja, ich würde sagen, das Publikum entscheidet. Kein Punkt oder jeder ein Punkt? Kein Punkt. Kein Punkt. The Queen. Kein Punkt. Okay, kein Punkt. Immer noch 1-0 für Pedro vom Schaumbad. Yeah. Yes. Michael Queen. Jackson von The Queen. Queen, another one bites the dust. Wollt ihr es nochmal richtig hören? Pass auf, ich hab's auch in richtig. Nee. Bist du dir sicher, dass das von The Queen ist? Okay. Das ist von The Queen. The Queen, also, ja. The Michael von Jackson. Von der Queen, Queen Elizabeth. Also die zweite. Jetzt geht aus, du. So. Da, da, da, da, da, da. Ja, kennt man. So. Kennt jeder. Okay, immer noch 1-0. Bereit? Ja? Seid ihr soweit? Ja. Oh, Hip-Hop? Slim Shady Eminem. Eminem Slim Shady. Ja. Ihr müsst drücken. Ich hab gedrückt. Hey, das ist rückwärts. Das ist rückwärts, ja. Klingt, also bei so diesen Beats klingt es wie vorwärts. Ja, ja. Ich zeig euch da gleich was. Das hört sich genau gleich an, rückwärts wie vorwärts. Ihr werdet es sehen. Ist faszinierend. Hey Jude. Wusste ich vorher auch nicht. Warte, wie steht es jetzt eigentlich? 1-1. Ja, also eigentlich, Chopin war schon ein bisschen schneller. Du hast schneller reingebrüllt, ich habe aber getrötet. Ich habe Wärmebrüllen gedrückt. Ja, ihr müsst erst drücken und dann brüllen. Ja? Ja, okay, wenn ihr drückt, dann habt ihr sozusagen die Stimme. Okay. Ist 1-1. Ja, dann müsst ihr nicht brüllen. Also, 1-1. Du darfst gar nichts mehr brüllen. Okay. So, was kommt als nächstes? Wahrscheinlich ein Song, der rückwärts läuft. Ja, ich muss mir überlegen, damit wir hier schön die Reihenfolge einhalten. Wo ist es denn jetzt? Wie viele haben wir denn überhaupt? Damit ich weiß, wann ich Gas gebe. 6 plus 1. Okay, 6 plus 1. Okay. Wir haben 3 schon verpulvert, ne? Ja. Okay. Weil 6 ist immer gut. Plus 1. Auch das, ja. Oh. Weil 6 von sich alleine ist irgendwie schwierig. So. Ist nicht schwer, es geht ja, ganz ist nicht gut. Schwer, aber es ist vielleicht nicht ganz so schön. Ich mach nichts anderes. Du kannst immer die andere Hand benutzen. Außer wenn wir auf den Fischmarkt gehen, aber das ist eine andere Geschichte. Die Geschichte würde ich ja gerne hören. Nee, das ist nur ironisch gewesen. So, okay. Die Folge mit unserer Therapeutin. Ach so, ich erinnere mich an überhaupt nichts. Ja, ich okay, ich bin so, ja, bitte, Folgen, nächster ja. Song, nächster Song, bitte. So, okay. Wer ist das? Wie heißt es? Ich habe keine Ahnung. You can leave your head on? Ich weiß, Joe Cocker? Ja, Joe Cocker. Aber es ist witzig, hört sich rückwärts genau gleich an. Ja, eigentlich schon, ja. Ich finde den zweiten Teil ist einfach witzig, weil es genau gleich ist. You can leave your head on. Ja, wir müssen natürlich singen. Ja, aber es ist genau der gleiche Part. Okay, 2-1 für Chopin. Oh, shit. Ah. In your... Fick. Das heißt dich. Nee, du hast ja nicht F und dann das quietschen müssen. Du hast es halt Wort nicht sagen. Dich. Ja. Dich. Ja. Danke, dass du mich nochmal korrigiert hast. Korrigiert. Mach ich gern. Ja. So, Gut, dass ich dich hab. So, jetzt machen wir das andere. Das ist jetzt 5 da. Nummer 5, ja. Also den muss ich machen. Den musst du jetzt machen. Okay. So. Dann nehmen wir doch das hier. Das ist schon schwieriger jetzt. Jetzt wird es kompliziert. Noch schwieriger. Ja. Boah. Ja, du, was schneller? Interpret und Titel. Ja, scheiße. Kann ich dir den Film sagen? Nein, kein Film. Okay. Oh, Interpret und Titel. Ja. Du hast gequietscht. Wenn du es nicht weißt, darf Peter. Okay, Peter, du darfst. Klassik. Wagner, Napalm am Morgen. Wagner, Apocalypse Now. Also der Interpret ist ja, so, ja schon mal soweit richtig. Wagner, die Reiter der Apokalypse. Die Walküre, die verfickte Walküre. Punkt für mich, weil ich da ganz allein drauf gekommen bin. Ja, okay. Den kriegst, ja, 2-2. Den kriegst du, weil jetzt können wir Finale spielen. Ich bin heiß. Ritt auf der Walküre. Ritt auf der Walküre. Ja. Natürlich. Ja. In Zeiten von MeToo schon ein bisschen kritisch. Auf der Walkürin. Ja. Aber egal. Ja, so, jetzt bleiben wir so ein bisschen im Genre. Nee, dieses Genre mag ich nicht, aber egal. Mozart. Mozart für Elise. Für Elise ist richtig, aber das ist ein anderer Interpret. Beethoven. Beethoven. Ich hab gewonnen. Hey! Jury, was sagt ihr dazu? Ich kann damit leben. Stimmt das? Ich habe einfach nur Beethoven, die, ja, nicht Mozart. Ich habe die zwei Namen genannt, die ich kenne. Mozart und Beethoven. Ja, also und Wagner. Beethoven in dem Fall, ja. Und Elise. Ja, und ja, Elise. Elise in dem Fall. Ja. Lebkuchen. Ja, nee, ich habe gewonnen. Ja. 3-2. Ich bin gut. Für Pedro. Du bist sehr Dank, schlecht. Großer Spielmacher. Ja, es war mir ein großes Vergnügen. Aber pass auf, ich habe noch eine Zugabe, aber ich bin dafür das Publikum. Ja, okay. Wer will, hebt die Hand, dann quiet ich. Ist das Janina und Christian Berg? Die richtigen Fanboys im Publikum, ich merke das schon. Okay, wir hätten sonst ein Duschgel verschenkt, aber schade. Ja, schade eigentlich drum. Vielleicht tragt ihr das nachher nochmal vor in richtige Reihenfolge. Ich finde traurig, dass keiner unsere Geschenke möchte. Ich habe hier auch noch immer zwei AirPods. Ja. Ich nehme die VHS. Hast du keins zu Hause? Wer sich traut, der kriegt eins. Wer keins zu Hause hat, kriegt eins. Wer hat sich auch schon länger nicht mehr gewaschen? Da hinten. Sie war zuerst. Wer war zuerst? Oh, das Geräusch. Uiuiui. Bist du noch okay? Das waren die Rippen. Okay. Das war bösartig. Vier Liter. Gut. Vielen Dank, Ufo. Ja, danke fürs Mitmachen. Das war mir ein großes Vergnügen, ja. Fürs Machen. Großer Applaus für Ufo. Yes. Peter, ich würde vorschlagen, wir verteilen noch ein paar Präsente, bevor wir Chris der Berg dann hochbitten. Ach ja, genau. Du kriegst ein Geschenk. Ein Geschenk? Da steht sogar mein Name drauf. Gell? Hört ihr mich? Ja. Das ist ja wunderbar. Habt ihr, wenn ihr alle das Döschen befüllt habt, wunderbar. Sonst kommt gerne nochmal vorbei. Mach's für Tür West, voller. Für Stolpersteine und für die Eichhörnchenhilfe Stuttgart. Alles, was liegen bleibt, kommt dahin. Ach so, hä? Ist wirklich für die Eichhörnchenhilfe Stuttgart. Das ist wirklich kein Scherz. Die gibt's wirklich. Schau mal danach, die kümmern sich um Eichhörnchen. Das ist kein Witz. Wenn ihr ein verletztes Eichhörnchen findet. Wenn du mehr wissen willst, der junge Herr da vorne im grünen Pulli, der Jens hatte die vorgeschlagen, der kann dir mehr dazu erzählen. Er hat sogar schon Eichhörnchen gerettet. Deshalb weiß er von, deshalb wissen wir überhaupt von der Eichhörnchenhilfe. Ja. Ja, sonst wüssten wir davon gar nichts. Stimmt tatsächlich. Ja, ja. Punkt. Ja. Ich dachte, die kommen alleine ganz gut klar, weil die ja Nüsse sammeln und dann vergraben, aber die finden auch manchmal keine Nüsse. Ja, die brauchen Hilfe. Die brauchen Hilfe. Eichhörnchen brauchen Hilfe. Genau. Da wir da noch ein paar Boxen stehen haben, nochmal einen fetten Applaus für Herr Luxi, haben wir nämlich auch tatsächlich vergessen. Nina, Chris, Marvin und Herrn Lux, während dem Chris hochkommt und seine Gitarre stimmt. War uns eine Freude, verteilen wir noch Geschenke. Lauten Applaus für unsere Gäste, die uns die Sendung vor einigen zweiten Block, glaube ich, gerettet haben. Ja, ja, voll, voll. Ja. Danke, dass ihr alle da wart. Das war sehr unterhaltsam. Vielen Dank. Und wer jetzt Stage steigen will, auf. Spiel noch ein. Ja. Wir haben uns total verkracht, doch du hast dir was ausgedacht. Paartherapie hast du gesagt und jetzt sind wir hier. Man kann das ruhig nochmal versuchen, kann sich da so einen suchen. Jetzt bist du hier laut am Fluchen, er schreibt's auf Papier. dass wir ihn besucht haben, habe ich bereut. Denn du bummst jetzt unseren Paartherapeut. Ich stehe hier alleine und du stehst auf Sigmund Freud, der dich hier ganz von sich überzeugt. Gib mir einen Texthinweis. Fällt mir gleich wieder ein. Und ich schien hier alles normal, die Fragen zwar banal, doch jetzt macht er's dir oral. Der mag dich wohl, vor allem sitz ich noch im Raum, doch das stört euch eher kaum. Von meinem Mund riecht weißer Schaum, ich brauch Alkohol. Dass wir ihn besucht haben, habe ich bereut, denn du bummst jetzt unseren Paartherapeut. Ich sitze hier alleine und du sitzt auf Sigmund Freud und ich hab dafür bezahlt. Schönen Abend euch. Ich bin auf das Badeding getreten.